Jetzt ist die Demokratie kaputt. Oh Mann, die Damen und Herren aus Berlin haben's endlich geschafft. Gucken in die Röhre, schon blöde aus dabei. Sie machen die Gesetze, die keiner. Nach Berlin.